Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang Samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko Akaliko, ehipassiko, opanaiko, pachattang, veditabbo, vinyuhi. Ti supatipanno bhagavato savakasango. Ujupatipanno bhagavato savakasango. Nyayapatipanno bhagavato savakasango. Samichi patipanno bhagavato savaka sango yadidang chatari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang Lokasati evang buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahi satiyati. So, in den letzten Tagen haben wir erklärt, erst die Grundlage von Streben nach Realisation seien die guten Taten. Das sind die fünf erste Dhammas oder fünf erste Abschnitte, fünf erste Strebungen, die zum Ausdruck, klar zum Ausdruck kommen müssen, damit man, was macht, damit man die Sinnen kontrollieren kann. Ohne Strebung nach Moralität werden die Sinnen nie erfolgreich unter Kontrolle gebracht werden. Deswegen dann nach Erklärung von den heilsamen Taten kommt die Erklärung von eigentliche von die Erklärung von dem Essenz von Sila. Essenz von Sila ist nichts anderes als Disziplin. Welche Disziplin? Disziplin von Hitung oder schützen von den Sinnen, nicht zulassen, dass man durch die Objekte dominiert wird, sondern dass man lernt allmählich, das ist ein langer Prozess, durch Geist die Objekte zu dominieren. Dazu ist ja Meditation und wir haben erklärt eben, dass der ganze Gang von, zur Realisation ist damit verbunden, mit der Kontrolle der Sinnen. Kontrolle der Sinnen ist nichts anderes als Kontrolle des Geistes. Durch Kontrolle der Sinnen, durch Kontrolle des Geistes wird der Geist gereinigt. Und nur der reinigte Geist, nur der gereinigte Geist kann erfolgreich Samadhi üben und kann erfolgreich die verschiedenen Stufen von Realisation verwirklichen. So ist die Folge, die wir sehr klar verstehen müssen, damit wir im Klaren sind, was so einer, der nach Realisation strebt, machen muss. Also die Kontrolle der Sinnen führt zu Klarheit des Geistes oder zu Läuterung des Geistes. Und der geläuterte Geist ist welcher Zustand? Wird hier in der nächsten Übung, das wir angefangen haben, oder nächste Strebung nach Verlassen oder Beseitigung von den Hindernissen. Die werden als 5 Hindernisse zusammengefasst. Aber die Schriften auch sprechen von anderen Hindernissen. Eigentlich, wie in Patthisambhida Magga zusammengefasst, alle unheilsamen Zustände des Geistes sind Hindernisse. In diesem Sinne, Patthisambhida Magga spricht von 8 Hindernissen, die 5, die hier genannt sind, und fügt dazu noch Unwissen, was eigentlich Wurzel von allen Hindernissen ist. Arati, oder Arati kann man am besten als Langeweile oder nicht Freude des Geistes, was mit Langeweile in der indischen Tradition identifiziert wird. Und dann natürlich, was ich gesagt habe, alle unheilsamen Zustände des Geistes. Indem man die 5 Hindernisse versteht, wird man auch alle unheilsamen Zustände des Geistes verstehen können. Und nur dann kann die Übung von den 37 Gliedern von Erleuchtung, angefangen mit Satipatthana, das eigentlich der einzige Weg zur Realisierung ist, erfolgreich wird. Deswegen, indem nur durch Erkenntnis von dem Ganzen in Zustand von Konzentration man zur Klarheit kommt, dann erste Übung in Dhamma Anupassana, in Kontemplation von den mentalen Objekten, die zur Realisierung führen, fängt an mit Verständnis von 5 Hindernissen. Verständnis von 5 Hindernissen ist von großer Wichtigkeit. In Anguttara Nikaya gibt es ein Sutta, wo der ehrwürdige Anuruddha strebt unaufhörlich, aber er kommt nicht zu Zustand der Realisation. Er geht zu dem ehrwürdigen Sariputta, der zu dieser Zeit schon ein Arahat ist, und sagt ihm, was er alles mit dem Geist kann. Er kann sehen, wie alle Himmelwesen in allen Bereichen von Himmel, und indem er der Meister von himmlischem Auge ist, aber trotzdem, er kann nicht die höchste Realisierung im Sinne von einem Schüler von Buddha erreichen, er kann nicht ein Arahat werden und er ist immer noch durch Unreinheiten des Geistes bedrückt. Und der Sariputta sagt ihm, dass er soll über diese fünf Hindernisse konsequent meditieren und nicht sich durch solche unheilsame Zustände wie Stolz, indem er so großer Meister von übernatürlichen Kräften ist, ist er auch sehr stolz. Er soll sich davon nicht in Irre bringen. Und in der Tat, indem der Anuruddha natürlich sehr begabt ist, nach dieser Belehrung von Sariputta wird er sehr schnell auch erreichen können, was für einen Schüler von Buddha zu erreichen ist. Also Verständnis von den fünf Hindernissen ist sozusagen Tor zu Verständnis von Samatha und Vipassana. Ohne fünf Hindernisse beseitigt zu haben, hat man sozusagen keinen Zugang, wahren Zugang zu den tiefen Erkenntnissen von Samatha und Vipassana. Deswegen in diese Sutta auch werden sie etwas ausführlich erklärt, im Sinne, dass sie mit sehr schönen Beispielen erklärt werden, für die der Buddha, alle großen Yogis sind auch meistens große Dichter und große, sehr sprachbegabt und das eben die Fähigkeit des Buddha zu tiefe Einsicht ist durch Sprache zum Ausdruck gebracht, indem er immer so präzise und klare Gleichnisse zum Ausdruck bringen kann. Die Reihe von den fünf Hindernissen fängt an. Erste Hindernis ist Kama Chanda. Kama Chanda heißt, einfach kann man übersetzen als Sinnlichkeit oder Wunsch nach der Befriedigung von den sinnlichen Begierden, kann man sagen, von den sinnlichen Wünschen. Wir lesen das hier. Was ist aber, ihr Mönche, noch mehr zu tun? Das haben wir schon gestern erklärt, dass die Voraussetzung dafür, dass man die Hindernisse beseitigt, ist Kaya Viveka und Chitta Viveka. Wir werden über Isolierung des Körpers und Isolierung des Geistes dann auch weiter im Rahmen von Übung von Jhanas sprechen können. Deswegen lassen wir das hier und gehen wir gleich. Wir haben erklärt, dass die Bedingung für Kaya Viveka ist, dass der Geist sich nicht beschäftigt mit sinnlichen, äußeren sinnlichen Eindrücken und er zieht sich zurück zu sich selbst, indem nur Geistbewusstsein nur Geistbewusstsein, tiefe Konzentration und Weisheit üben kann. Die sinnliche sinnliche Bewusstsein, Augebewusstsein und so weiter, haben keine solche Möglichkeit. Deswegen, damit der Geist zu Samadhi und zu Einsicht kommt, er muss sich zu sich selbst ziehen. Was hilft dafür, haben wir auch erklärt, feste körperliche Lage, in dem Körper und Geist sind sehr eng verbunden. Wenn Körper fest ist, der Geist ist, es ist nicht schwer, den Geist zu feste Wahrnehmung zu bringen. Aber wenn der Körper nicht feste Lage hat, ist es nicht leicht. Und man wird nie wirklich erfolgreich sein, außerdem, wenn er schon früher tiefe Konzentration geübt hat. Dann kommt die Möglichkeit von Citta Viveka. Was heißt Citta Viveka? Citta Viveka heißt, dass der Geist sich völlig auf Objekt der Meditation konzentriert. Wie wir schon gesagt haben, entweder Samatha-Objekt oder Vipassana-Objekt. Samatha-Objekte gibt es viel, Vipassana-Objekte haben wir nur zwei. Nama und Rupa. Aber damit man die Nama und Rupa im Stande von Samadhi, was ist der einzige Weg zur Verwirklichung in Vipassana sehen kann, muss man Samadhi geübt haben. Ohne Samadhi kriegt man nicht Zugang zu diesem Zustand von klaren Wahrnehmung, von momentaren Vergehen von allen Elementen von Erfahrung. Und solange man das nicht klar sieht, wird man nie die Vipassana Kenntnisse und Realisierung verwirklichen können. So, nur wenn der Geist tief etabliert ist in Kamatana, dann wird er imstande sein, die fünf Hindernisse zu beseitigen. Und Kamatana von Vipassana ist nichts anderes als die eigene Eigenschaften und gemeinsame Eigenschaften der wahren Elementen der Erfahrung, was differenzierte Objekte sind, und Kamatana von Samatha sind undifferenzierte Bilder von den Objekten. Auf diesen dann schafft man Beseitigung von den fünf Hindernissen. Und nur dann fängt an eigentlich der Prozess von Samatha und Vipassana. Indem, wenn die Hindernisse noch da sind, was keine Frage von Vertiefung und vollen Vereinigung mit dem Objekt und auch keine Frage von Einblick im wahren Sinne. So, mit diesem Verständnis gehen wir dann zu den fünf Hindernissen, die werden hier auf folgende Weise erklärt. Er hat Beine nieder, denn das ist dann die körperliche Lage. Und er hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes. Das ist dann erste Hindernis, Kamachanda. Hier wird es als, ich sehe mein Pali, damit ich, weil ich bin nicht sehr schlau, was er übersetzt. Kamachanda, hier wird Abhijam, was eigentlich nichts anderes als Loba ist. Loba heißt einfach, wenn man das verstehen möchte, ob man Loba hat oder nicht. Wie wird man das feststellen? Wenn der Geist hat Aramana Gahana, hat Anhaftung, er hält fest zu dem Objekt. Das heißt, dass man eben das, was hier als Begierde übersetzt wird, hat. Sehr einfach festzustellen. Aber das kann man nur feststellen, wenn man Konzentration hat. Und wenn man Konzentration hat, wie spürt man, so Abhidhamma, wie spürt man, dass diese Festhaltung an das Objekt da ist, die Abhidhamma hier gibt, oder Visuddhimagga gibt sehr schönen Beispiel, so wie ein Stück Gefühl von dieser Begierde ist wie ein Stück rohes Fleisch auf eine heißen roten Panne. Was geschieht? Es hält fest dazu. Und das kann man nur spüren, wenn man Konzentration hat, wie viel Leiden mit Festhalten zu dem Objekt verbunden ist. Es wird auch in Abhidhamma erklärt als Makkata Lepa. Makkata heißt Affe. Lepa in Indien, wenn sie Affe fangen, was machen sie? Sie einfach nehmen Glue, wie sagt man? Leim oder Kleber. Ja, Leim. Nehmen sie Leim und dann machen sie Kokosnuss fest und dann diese Kokosnuss, sie geben diese Leim da, darauf, schmieren sie, dann diese Affe wird nie loslassen. Immer wird das mehr ziehen und indes es mehr zieht, immer wird sie mehr von diesem von diesem Leim in, festgehalten. Und wie, was ist die Ursache für diese Tatsache von Begierde? Nichts anderes als Samyojanesu Dhammesu Asada. Asada heißt, dass man Vergnügen hat an das, was uns bindet, was uns fesselt. Wenn jemand Vergnügen hat an das, was ihn fesselt, wer kann ihn befreien? Deswegen alle Unreinheiten des Geistes, alle Nivaranas sind in Unwissen begründet. Und was ist Hilfe? Was ist Hilfe für Loslassen? Eben loslassen, was in Pali heißt Nekama. Nekama, wie die Studenten von Buddhismus wissen, in der Pali-Tradition ist Parami. Ist Tugend, die derjenige, der sich nach Realisierung der sich Realisierung wünscht. Er muss das unbedingt verstehen. Nekama heißt wörtlich nicht ist weg und Karma ist gehen, weggehen. Es ist Zustand von Loslassen, ist Zustand von Weggehen. Weggehen in welchem Sinne? Im Sinne von Vergnügen spüren an den Sachen, die uns binden. Im engeren Sinne wird auch in den Schriften erklärt, dass, dass indem man die fünf Nivaranas, fünf Hindernisse beseitigt, wie beseitigt man sie durch fünf Jhana Angas, durch fünf Ursachen von Jhana. Jede Ursache für Jhana, dann in der Tradition wird erklärt als Ursache für Beseitigung von einer von den Nivaranas. Und die Jhana Anga, die Ursache für Jhana, die diese Begierde beseitigt, ist nichts anderes als Sukha. Dieser Faktor, wenn man innere Frieden findet, wird man sich nicht nach sinnlichen Loba oder Abhija, in Sanskrit oder Pali gibt es viele Worte für diesen Zustand von Anhaften. Aber Loba oder Abhija ist immer verbunden mit Anhaften an Sinnenobjekte. Und warum, das ist sehr wichtige Psychologie, warum haften wir an sinnliche Objekte, indem wir keine innere Friede, keine innere Erfüllung, keine inneres Glück erfahren. In diesem Zustand dann sucht der Geist Befriedigung an den Sachen, die ihn fesseln. Also in diesem Sinne, wenn man in Jhana eintreten möchte, muss man von diesem Prozess bewusst sein. Deswegen habe ich erklärt und werden wir noch etwas ausführlicher erklären, wenn man in Jhana erfolgreich sein möchte, er muss Erfüllung in seiner Arbeit bei Kamathana finden, nur dann wird der Geist von sinnlichen Begierden isoliert. Solange er nicht Erfüllung bei Kamathana-Arbeit, bei Arbeit an Objekt der Meditation, der Geist gefunden hat, wird er immer diese Tendenz haben, nach sinnlichen Objekten zu suchen. Deswegen in vielen, vielen Schriften, so zum Beispiel Bahuvedanya Sutta und so weiter, der Weg zur Realisierung ist erklärt als Erfahrung von immer feinerer Freude. Der Geist wird nur Verlangen nach groberer Freude aufgeben können, indem er feinere Freude erfährt und sich damit vereinigt. Deswegen hier in diesem Text haben wir solche Akzent, Betonung von es ist nicht genug, dass man Jhana erreicht, man muss sich völlig da absorbieren, so dass kein Platz da ist für Suche nach etwas anderes. Wenn der Geist völlig erfüllt ist, er bleibt. Nur wenn er Mangel fühlt, hat er diese Tendenz wegzugehen. Und natürlich, was noch zu verstehen ist, dass diese sinnliche, die Grundlage ist die Einspitzigkeit des Geistes. Deswegen, wenn die Einspitzigkeit des Geistes da ist, Erfüllung kommt. Wenn Einspitzigkeit des Geistes nicht mehr zum Ausdruck kommt, Erfüllung geht weg. Das ist Erklärung von dem ersten Hindernis. Und wie wir sehen werden, das ist sozusagen das wichtigste Hindernis im Wege zur Erreichung von Jhana. Erste Jhana, wie wir sehen werden, ist benannt Viveka Jhana. Es ist Zustand des Geistes, von nähere Kontemplation von Meditationsobjekt im Sinne, dass er Isolierung von Sinnlichkeit geschafft hat. Viveka Jhana. Isolierung, Viveka Isolierung. Dieser Geist von erste Jhana ist Geist von Isolation. Isolation von was? Von sinnlichen Begierden. Alles andere dann folgt. Zweite Hindernis ist dann Patigha. Abneigung, oder? Wie wird das hier erklärt? Gehässigkeit. hat er verworfen. Gehässigkeit wird als Vyapada. Vyapada eigentlich heißt alle Zustände von Ärger, von Resistenz, Abneigung in Bezug auf das Objekt. Und wir müssen verstehen, wovon kommt Abneigung? Abneigung kann nur da sein, wenn wir an Objekt gebunden sind. Das ist dann dieser Teufelskreis. Solange Begierde da ist, wird bestimmt da Abneigung auch sein. Es ist unmöglich, dass Abneigung zum Ausdruck kommt, wenn keine Begierde da ist. Und wie kann man diesen Zustand von, was hier übersetzt als Gehässigkeit, wegkommen? Der Hass kann nur durch Liebe überwunden werden. Liebe ist das Gegenteil von Resistenz, von Hass, von Ärger. Und warum? Weil Hass ist Zustand von Gewalt des Geistes. Und dieses Gewalt des Geistes ist der schwarzeste von allen in Yoga, wenn sie übernatürliche Kräfte geübt haben. Man kann sehen, die verschiedenen Zustände des Geistes in Farben. Alle Zustände des Geistes haben Farben, die der Yogi im Herz dann identifizieren kann. Und Hass ist einfach dunkle, schwarze Farbe. Und wenn es da ist, es macht alle Blut des Herzens macht es dunkel und alle anderen Farben werden dann diesen Hauch von Schwarzen bekommen. Warum? Weil, wie Abhidhamma lehrt, die Funktion oder Geschmack von Hass, wie wir das erfahren, obwohl die meisten Menschen nicht davon bewusst sind, weil sie nicht meditieren. Geschmack von Hass oder Ärger ist nichts anderes, als dass es brennt, eigenes Herz. Atana Nisaya Dahana. Es brennt eigenes Herz. Was kann noch mehr Schaden machen, als wenn man eigenes Herz brennt? Oder was ist das? Visa, Visapana. Es ist der Gift, das sich durch Blut im ganzen Körper verbreitet. Also, Sie haben gesagt, dass Begierde durch mangelndes inneres Glück entsteht. Nicht entsteht, das sind viele Ursachen, ja, kann man sagen. Okay. Was ist die Ursache für Hass? Ursache für Hass ist Ayoniso Manasikara, nicht begründete Aufmerksamkeit auf etwas, was man als hässliches, unwünschbares Objekt betrachtet. genauso wie Begierde ist in Wahrheit unbegründete Aufmerksamkeit auf ein Objekt, das uns gefällt. Dadurch dann entstehen alle diese Unreinheiten des Geistes. Ist das klar? Hass kann oder Ärger oder Abneigung kann nur dann entstehen, wenn man nicht das Objekt wahrheitsgemäß wahrnimmt und man betrachtet das Objekt als etwas Unwünschbares, als etwas Schädliches, als etwas, was man nicht haben möchte, aber trotzdem es kommt. Davon kommt Hass, Ärger und Abneigung. Wieder Wurzel ist in Nichtwissen, indem man nicht die wahrheitsgemäß die Objekte der Erfahrung definiert hat, wird man immer mit sich mit Geist, einem Geist beschäftigen, das entweder Abneigung oder Zuneigung hat. Und dadurch erfährt er Leiden. Und natürlich in der Meditation, wenn wir Jhana erreicht haben, welche Jhana-Faktor dann beseitigt diese Hass, sollte man wissen, natürlich Piti, Entzückung. Wenn man entzückt ist, kann man niemanden hassen. Wenn man Freude hat, kann man niemanden hassen. Und in Jhana natürlich, diese Entzückung wird so, so klar, dass es nicht mal ein Tropfen von diese Domanasa, was ärgerliches Gefühl ist, zustande lassen kann. So, dann jetzt gehen wir zu dritte Nivarana. Hassloses Gemütes ist nichts an Hasslosigkeit. Hass heißt Dosa und Hasslosigkeit, Adosa, ist nichts anderes als Metta. Die sind Synonyme. Hasslosen Gemütes verweilt er. Voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen. Das ist dann Metta und Karuna ist das Gegenteil von Gewalt. Und alle Übel sozusagen ist mit Gewalt verbunden. Nächste kommt Tina Mida, was hier als matte, müde. Ist das eine gute Übersetzung? Ich glaube nicht. Was hat der andere übersetzt? Matt. Trägheit und Mattheit. Das ist besser. Hm? Trägheit und Mattheit. Tina Mida, Trägheit und Mattheit. Tina gehört dem Geist und Mida gehört den geistigen Faktoren. So wird in Abhidhamma erklärt. Das Wo habe ich jetzt so viele Papiere? Wo habe ich den Text? Ja, hier ist der Text. In Abhidhamma wird Tina erklärt als Citta Gelanyata, ungesunde Zustand des Geistes. Was ist ungesunde Zustand des Geistes? Dass er keine Kraft hat. Hm? Wenn wir krank sind, wir haben keine Kraft. Wir können nicht normal funktionieren. Also wenn der Geist keine Kraft hat und schwach ist, das heißt dann, wie hat er übersetzt, Mattheit. Und wenn die Geistesfaktoren, die Geistesfaktoren sind immer mit Körper eng verbunden. Der Zustand des Geistesfaktoren wird auch im Zustand des Körpers reflektiert. Wenn Körper ungesunde Zustand hat, keine Kraft, keine Wille, hier sprechen wir von Körper, von geistigen Faktoren. Was geschieht? Dann diese Trägheit. Und was ist das Gegenteil davon, dass wenn der Geist Licht hat, wenn er Licht hat, Klarheit hat, dieser Zustand von Mattheit und Trägheit ist nichts anderes als Zustand von Dunkelheit. Der träge Geist, matte Geist ist der dunkle Geist. Und warum ist der Geist dunkel? Indem er nicht Meditation, Objekt untersucht und versteht. Warum kommt Trägheit und Mattheit? Indem wir ignorant sind über Natur von der Meditation, die wir üben. Dann wir können nicht mehr Fortschritte machen. Und je klärer der Geist, desto weniger wird von dieser Mattheit und Trägheit zum Ausdruck kommen können. Deswegen diese Mattheit und Klarheit, Mattheit und Trägheit wird durch Aloka Sanya, von Wahrnehmung von Licht, Wahrnehmung von Licht auch im physischen Sinne, Sonne, Mond, Lampe, aber besonders im Sinne von Weisheit. Licht des Herzens ist Weisheit. Wenn Weisheit da ist, kein Platz für Trägheit. Wenn Weisheit uns verlässt, kommt Trägheit. Mattheit. Trägheit ist ein bisschen schwieriger. Einige Traditionen, so Abhidharma Kosha, Sarvastivada, sogar Vimuttimagga, betrachten Mida als neutral, indem man kann auch sehr, sehr müde sein. Aber in der Theravada-Tradition, der Arahat hat nie Mattheit und Trägheit. In Vimuttimagga zum Beispiel, nicht in Visuddhimagga, der Arahat kann haben Tina, kann nicht haben Tina, aber kann haben Mida, aber das ist nicht so wichtig, das sind kleine Nuancen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass wenn Mattheit und Klarheit da ist, Licht und innere Licht uns verlässt, dann kann man versuchen, durch äußere Licht, durch Sonne, durch Mond zu kompensieren. Wenn es nicht funktioniert, muss man sich einfach ausruhen oder duschen. Yoga machen, Kopfstand, das hilft auch. Und im engen Sinne, im Sinne von Jhana, welche Jhana-Faktor beseitigt dann diese Mattheit und Trägheit, soll man wissen, indem es der wichtigste Faktor ist für diejenigen, die sich bemühen, in Jhana zu kommen. Es ist eben Vitaka. Was Vitaka heißt? Applied Thought, oder Anwendung des Geistes an das Objekt, kann man so übersetzen. Oder gibt es bessere Übersetzung? Jemand hat anfängliche hier Übersetzung. Bleibende Hinwendung hatten wir auch schon. Bleibende Hinwendung ist Vichara. Anfängliche. Aber das ist auch nicht so gut. Weil die kommen zusammen. Die Vitaka ist wie eine Biene, die zu Blumen fliegt. Und Vichara ist, bevor die Biene an Blume sitzt, es wird sich um Blume drehen. Nicht wahr? Nur dann kann es sich an Blume niedersetzen. Vitaka ist einfach Kraft, das den Geist zu dem Objekt führt, und Vichara ist Kraft, das den Geist bei dem Objekt bleiben lässt. Wenn man das richtig übersetzen möchte, muss man dann mehrere Worte anwenden. Mit einem Wort kommt man nicht zum Recht. Weil unsere Sprache, was Yoga anbetrifft, ist sehr, sehr arm. Dann natürlich, was noch zu verstehen ist, das ist im engen Sinne Vitaka beseitigt in Jhana Möglichkeit von Tina Mida zu, im Zustand von Jhana, erste Jhana, Objekt, Jhana-Objekt wird unaufgehört untersucht. Es kann nicht dazu kommen, dass die Untersuchung unterbrochen wird. Es kann nie zustande kommen, Tina Mida. In noch weiteren Sinne, Untersuchung von Objekt, was beseitigt Mattheit und Trägheit? Natürlich Virya. Was ist Virya? Wie weiß man, dass man Virya übt, Energie übt oder Anstrengung übt? Indem die Geistesfaktoren werden. Man lässt nicht zu, dass die Geistesfaktoren senken. Geist und Geistesfaktoren senken. Die sind verglichen, Virya ist verglichen mit den Säulen, die ein Haus in Burma oder in Thailand trägt. Wenn die Säule senken, Haus senkt. Also die lassen nicht zu, dass der Geist und seine begleitenden Geistesfaktoren senken. Deswegen, wenn sie Mattheit und Trägheit in der Meditation spüren, gleich denken sie daran, was fällt, Virya fällt, was fällt, Untersuchung von Meditationsobjekt fällt. Wenn was fällt, wenn Meditationsobjekt nicht untersucht wird, Klarheit des Geistes geht verloren. Wenn Klarheit des Geistes geht verloren, Geist senkt. Nächste ist Udaccha Kukuccha. Wie wird es hier übersetzt? Ich sehe das nicht. Wie wird übersetzt? Deutscher Unmut. Hm? Das nächste jetzt. Ja? Deutscher Unmut. Das ist eine schlechte Übersetzung, stolzer Unmut. Was hat das mit Stolz zu tun? Ja. Ruhelosigkeit. Moment. Wir kommen zu anderen Übersetzungen. Tragheit, Mattheit, erläutert seinen Geist von Übelwollen und Hass, indem er Trägheit und Mattheit überwindet. Verweilt er frei von Trägheit und Mattheit. Lichten Geistes, achtsam und wissensklar. Das haben wir erklärt. Erläutert seinen Geist von Trägheit und Mattheit, indem er Rastlosigkeit und Gewissensruhe überwindet. Rastlosigkeit, Udaccha, und Gewissensunruhe heißt Kukuccha. Was ist Udaccha? Rastlosigkeit. Rastlosigkeit ist nichts anderes als Zustand von Unruhe des Geistes. Mit wem kann man das vergleichen? Nach Abhidhamma kann man das vergleichen mit einer Fahne, die im Wind, was macht sie? Flappert. Flattert. Flattert. Flattert. Oder noch ein Beispiel in Visuddhimagga, wie ein Haufen von Staub, wenn man einen Stein darauf wirft, was passiert? Staub. Verbreitet sich überall. Der Geist, das Udaccha hat, Rastlosigkeit hat, er verbreitet sich überall, zerstreut sich überall. Er ist aufgeregt wie ein Haufen von Staub, wo ein Stein gelandet hat. So ist Zustand von Aufgeregtheit. Und was ist diese Kukucha, das hier wird als Gewissensunruhe. Beide, was haben sie beide gemeinsam? Beide sind gegründet in Unruhe des Geistes. Wegen Unruhe des Geistes, man wird aufgeregt und wegen Unruhe des Geistes, man wird bereuen, was ich machen sollte, habe ich nicht gemacht, was ich machen soll, mache ich nicht. Das heißt Kukucha. Das ist auch nichts anderes als Zustand von Unruhe des Geistes und Lenkung der Aufmerksamkeit darauf. Je mehr man Aufmerksamkeit darauf lenkt, desto mehr aufgeregt man wird, desto größer Stein fällt dann in diese Haufen von Staub und desto größer Wind dann flattert die Fahne. Und wie wird das beseitigt? Im Zustand von Samadhi gibt es keinen Platz für Aufgeregtheit. Warum? Einspitzigkeit des Geistes lässt nicht zu, dass der Geist sich zerstreut. Samadhi ist genau das Gegenteil von Aufgeregtheit. Was ist Zustand von Samadhi? Samadhi ist Zustand, wo die Geist und Geistesfaktoren werden zusammengenäht. Wie was? Wie wenn wir in Indien, Sri Lanka, Burma auch, isst man mit den Händen. Wenn damit man Reis im Mund bekommt, muss man diese Reis und Curry zusammennehmen, nur dann kommt es zusammen. Das heißt Pinda. Wenn wir gern betteln, wir gern Pinda Pata, weil sie essen kann man nur ein Stück, kann man nicht, wenn es zerstreut ist, kann man nicht essen. Es muss zusammen sein, nur dann kann man das im Mund nehmen. Genau das macht Samadhi. Wenn Samadhi da ist, alle Geistesfaktoren halten zusammen. Wenn Aufgeregtheit da ist, wie ein Stein in Haufen von Staub, zerstreut sich überall. Deswegen, wo Samadhi ist und Samadhi existiert, notwendig, Einspitzigkeit des Geistes existiert, notwendig in allen Zuständen von tieferer Konzentration, kein Platz für Aufgeregtheit und kein Platz für denken, was habe ich gemacht, Schlechtes gemacht, was habe ich Gutes nicht gemacht. So ein Denken kommt nicht vor in einem Geist, das konzentriert ist. Und letzte Hindernis, das hier kommt, ist dann Vichikitsa, Zwerfel, wird es. Ich glaube, die beiden haben es Zwerfel. Da kann man kaum falsch übersetzen. Zweifel. Zweifel und Zwerfel ist dasselbe, ne? Oder so? Zwerfel gibt es nicht. Aha. Zweifel. Was ist der Zweifel? Zweifel ist, wie weiß man, dass man Zweifel hat? Man weiß, dass man Zweifel hat, indem der Geist kann nicht entscheiden. Das ist Zustand von Zweifel. Unentschiedenheit des Geistes. In Pali oder Sanskrit, Entschiedenheit heißt Adimokha. Wenn Zweifel im Geist ist, kein Platz für Adimokha. Wenn Zweifel nicht im Geist ist, nur dann gibt es Entschluss. Es gibt zwei Sorten von Zweifel. So wird Abhidhamma erklären. Es gibt auch zwei Sorten von Kukucha. Von Reue, oder wie sagt man? Sogar zwei oder drei, je nach der Tradition. Zwei Sorten Zweifel. Welche zwei Sorten von Zweifel? Erste ist einfach Nivarana, Hindernis. Und wann wird Zweifel Nivarana? Wenn es verbunden ist, besonders mit acht Objekten, an denen man als übender Buddhist glauben muss. Buddha, Dhamma, Sangha, vergangene fünf Aggregate, gegenwärtige fünf Aggregate, zukünftige fünf Aggregate, bedingte Entstehung und die Shikshapadas oder Sikhapadas, die Lehren von dem Buddha in Vinaya, Pitaka, Sutta Pitaka und Abhidhamma Pitaka. Das, wenn man darauf zwölf, dann ist es nur negativ. Aber dann gibt es Anekanta. Gibt es Zweifel, dass auch positiv sein kann? Was für Zweifel, was positiv sein kann? Indem man nicht sicher ist, was in diesem Zustand die richtige Antwort ist oder die richtige Einstellung ist. Diese kann man nicht in jedem Zustand als Hindernis bezeichnen. Es kann auch positiv sein. Indem man nicht zweifelt, wird man nie sich weiter intellektuell entwickeln können. Aber im Zustand von Meditation, in dem man mit Kamatana übt, muss man Entschluss haben, dass man bei dem Objekt bleibt. Samatha-Objekt oder Vipassana-Objekt. Wenn man diesen Entschluss nicht hat, dann wird es zu Nivarana. Das ist hier gemeint. Und im Sinne von Kukucha, wie haben wir Kukucha, Reue oder wie, gibt es auch Reue, die Hindernis ist, gibt es Reue, zum Beispiel Vinaya, wenn man in Vinaya etwas Schlechtes gemacht hat, diese Reue kann auch positiv sein. Indem man reut, wird man sich von diesen Leuten kennen. Aber im Zustand von Meditation, indem man zu tun hat mit Konzentration an das erwünschte Objekt, Meditationsobjekt, Denken an, was ich Schlechtes gemacht habe oder was ich noch was ich nicht mache, aber machen sollte, das wird immer Hindernis. Deswegen ist ein bisschen anderes in Meditation, ein bisschen anderes im Zustand von täglichen Leben. Aber in Meditation, indem man keinen Entschluss hat, bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, wird es immer Nirvana. Also, wenn man nicht genau entscheiden kann, ob es heilsam oder unheilsam ist, es kann auch positiv sein. Aber in Meditation, in dem die Arbeit ist, zu bleiben bei Shamatha oder Vipassana-Objekt, wird es zu Hindernis. Und wie, wenn man Zweifel beseitigen möchte, was ist zu tun? Dhatu Vavatana. Wenn man Dhatu Vavatana verstanden hat, kommt kein Grund zu zweifeln. Und was ist Dhatu Vavatana? Das ist die wahrheitsgemäße Analyse von der wahre Natur von Objekten der Erfahrung. Wenn man sie wahrheitsgemäß analysiert hat, gibt es keinen Grund für Zweifel mehr. Für Zweifel, nicht Zweifel. Ich bringe immer Zweifel hinein. Warum, weiß ich nicht. Okay. Dann jetzt kommen wir zu den schönen Gleichnissen. Wir brauchen sie nicht alle zu lesen, indem wir sehr wenig Zeit haben und wollen genau diese in den nächsten Tagen Prozess von Versenkung und dann noch etwas von Vipassana sagen. Deswegen wir nur setzen sie zusammen. Sie lesen dann zu Hause. Erste ist, mit wem wird dann Zustand von Freiheit von Begierde verglichen. Mit Zustand von einem, der, was besonders in unserer modernen Gesellschaft Hindernis für die meisten Menschen ist, wenn jemand eine Schuld hat. Ich kenne viele Leute, die, obwohl sie sehr, sehr reich sind, machen sie sich immer Sorgen, indem sie immer Schulden haben. Aber sie sind sehr reich, aber immer haben Schulden. Haben sie solche getroffen? Wenn man Schuld hat, wird man sich immer Sorgen machen. Man ist nicht frei. Genau, weil, was ist Genius von Buddha hier? Weil diese Schuld ist verbunden mit Begierde. Wenn man Begierde hat, ist man, hat man Schuld wo? Hat man Schuld bei Freiheit des Geistes, indem man so wie Affe an diese Makata-Lepa hängt, an die Kokosnuss, ist man schuldig an Freiheit des Geistes, an Reinheit des Geistes, und man wird immer daran denken. Dann, wenn plötzlich Schuld bezahlt ist, was für Freude in dem alten Hause. Und in anderen Schriften, so, es gibt viele, viele Beispiele auch in anderen Schriften von, wenn Zustand, zum Beispiel in Samyutta Nikaya wird gesagt, Zustand des klaren Geistes, der von den Hindernissen befreit ist, ist so wie Zustand von klarem Wasser, in dem man sehr klar den Boden, oder wie sagt man? Den Grund, richtig. Nur wenn Wasser klar ist, sieht man klar den Grund. Nur wenn der Geist klar ist, wird man dann imstande sein, denn die Natur des Geistes zu erforschen. Wenn Begierde da ist, was ist dann mit wem lässt sich das verglichen? So wie wenn das Wasser gefärbt ist. Wenn das Wasser gefärbt ist, wenn man bringt rote Farbe in das Wasser, man sieht nicht mehr den Grund. Noch ein Beispiel, das kommt am Samyutta Nikaya, der Geist ist wie reines Gold. Wenn Begierde da ist, dann ist es wie Gold gemischt mit Eisen. Gold gemischt mit Eisen, dann verliert die wahre Natur von Gold. Und so weiter. Das heißt, dass solange man Begierde hat, man fühlt sich, man fühlt Unruhe, so wie einer, der Schuld hat. Und wird nie zur Ruhe kommen, solange er nicht die Begierde effektiv vermindert hat. Zweite Beispiel, Hass. Wenn man Hass hat, ist das was für ein Zustand? Krank. Es ist krankhafter Zustand, aber hier wird nicht krank gegeben. Hier ist, ich glaube, man ist krank. Da wird krank, ja, richtig. Wenn Geist Hass hat, ist das Zustand von Krankheit. Wenn man Krebs hat, diese Krankheit dann durchdringt den ganzen Körper, überall. Werden diese kranke Partikel von dem Ganzen sich im Körper verbreiten können. Und was für Freude dann, wenn man von dieser Krankheit erlöst wird. Hm? Mit was lässt sich das noch vergleichen in Samyutta Nikaya? Mit Wasser, das kocht. Solange wir Abneigung haben, wir spüren, als ob Blut in uns kocht. Oder Gold wird mit dem Schmutzigesten von allen Metallen. Was ist Schmutzigeste von allen Metallen? Blei, Blei. Gold wird mit Blei verbunden. Und dann kommt Thinamida. Wenn man Trägheit und Mattheit hat, was ist das für ein Zustand? So wie einer, der im Kerker, im Knast. Ist das so? Erinnere ich mich gut? Mhm. Ja? Mhm. Warum? Weil der Geist, wenn er unsensitiv ist, er kann überhaupt nichts machen. Auch wenn er ist geschlossen, kann nichts sehen, was draußen passiert, kann keine Sensitivität. Genauso einer, der in Knast sitzt, er hat keine Freiheit. Dann, wenn er aus dem Knast weggeht, wie frei atmet er. Er kann alles wieder sehen, was alles wieder machen. Wenn er in Knast ist, konnte er überhaupt nichts machen. Und mit was ist Aufgeregtheit und Reue verglichen mit? Man wird Sklave. Und mit was ist Zweifel verbunden? Man hat den Weg verloren und ist jetzt alleine, ohne Hoffnung im dichten Dschungel. Wenn man wieder den Weg findet, so große Freude hat man. Was der Buddha wird uns sagen, was sind die Gleichnisse in anderen Schriften? Für Hass haben wir gesagt, kochendes Wasser. Für Thinamida ist, wenn das Wasser mit Lehm vermischt ist, wird ganz dicht, sieht man überhaupt nichts. Was ist dann Udaccha Kukuccha, wie haben wir übersetzt? Aufgeregtheit und Wissensunruhe. Wenn man Wasser trüb macht, wenn man Wasser trüb macht, auch sieht man nicht. Und ich habe einen Fehler gemacht, Entschuldigung, die Vergleich mit Tinamida, mit Mattheit und Trägheit ist, so wie wenn Wasser, so wie wir hier haben, mit Pflanzen bedeckt. Sieht man überhaupt nichts. So wie in dieser kleine Teich, das wir da im Garten haben. Genauso ist Zustand des Geistes, wenn er Mattheit und Trägheit spürt. Bitte denken Sie daran. Und dann, was ist Zustand von Zweifel? Zustand von Zweifel ist nichts anderes als diese trübe Wasser. Und dann natürlich kann man wieder mit verschiedenen Metallen, die mit Gold gemischt sind und dadurch Gold verliert Glanz und die wunderschönen Eigenschaften, dass es hat. Na prima, dann heute machen wir so viel und morgen los fangen wir an mit Erklärung von den Jhanas. Und ich werde versuchen, das auch auf konkreten Beispiel an Atmen zu illustrieren, wie das alles funktioniert. So viel für heute. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und morgen setzen wir fort.